euch treu sein, mein Schätzelein. An der Handelore, von morgens bis abends, Tag aus, Tag ein. An der Handelore, und wenn die Feierabendstunde naht, ist der Soldat doch treu und bleibt so lang, denn draußen dort vor dem Tore wartet Handelore, denn draußen dort vor dem Tore wartet Handelore. Werd ich bei dir.